In Paris versuchen Robespierre und Marat, den revolutionären Weg zu finden zwischen zu viel Mäßigung und zu viel Radikalismus. Die Sans-Culottes neigen zu radikalen Vorstellungen und Aktionen. Marat, der Freund des Volkes und der Republik, ist als lebende Person das verbindende Glied zwischen Jakobinern und Sans-Culottes. Am 13. Juli wird Marat von einer 25-jährigen Frau aus dem girondistischen Caen mit einem Messerstich getötet. Am 27. Juli übernimmt Robespierre den Vorsitz im Wohlfahrtsausschuss. Am 22. August wird er zum Präsidenten des Konvents gewählt. Der radikale Journalist und Wortführer bei den Cordeliers, Hébert, in der Kommune tonangebend, und Jacques Roux, der Vorkämpfer der Enragés, streiten miteinander darum, das Erbe Marats übernommen zu haben. Robespierre und Danton lavieren auf Seiten der Mäßigung. Auf Seiten der extremen Enragés versuchen Agents Provocateurs der Royalisten, den Bürgerkrieg anzuheizen. 4. September. Das aufgebrachte Volk der Vorstädte des Ostens von Paris belagert das Hôtel de Ville und fordert Brot und ein strenges Durchgreifen gegen die Blutsauger des Volkes. 5. September. Die Sans-Culottes besetzen den Konvent. Sie wollen keine Versprechungen, sie verlangen Gesetze. Robespierre, der den Vorsitz der Versammlung zu führen hat, blieb abwesend. Der Konvent erlässt unter den Augen des Volkes eine Reihe grundsätzlicher Beschlüsse. Verhaftung Verdächtiger, Erneuerung der Revolutionskomitees, Abschreckung, Terreur als heilsames Mittel des allgemeinen Wohls. Ein Tagegeld für den Lohnausfall durch die Sektionssitzungen für arme Sans-Culottes. Dafür werden ihre Zusammenkünfte auf 2 in der Woche beschränkt. Das rebellische Volk bekommt dieses Mal nicht nur Versprechungen zu hören, sondern schwarz auf weiß dekretiert. Aber diese Erlasse, die Grundlage und Anfang der sogenannten Schreckensherrschaft bilden, sind ungenau und weitläufig formuliert und haben ihre 2 Seiten wie jenes Almosen für die Bedürftigen, mit dem man ihnen die politische Aktivität reglementiert. Hébert, großartig. Sans-Culottes, die ihr so viel an einem einzigen Tag vollbracht habt, legt das Schwert, mit dem ihr euch gegürtet habt, nicht eher aus der Hand, bevor alle eure Feinde ausgerottet sind. Robespierre, gestützt auf die Organisation der Jakobiner, geht systematisch vor. Nutzt wechselnde Allianzen, um die Gegner auf beiden Seiten auszuschalten. Regiert bald allmächtig mit Hilfe von Jakobinergesellschaft, Sicherheits- und Wohlfahrtsausschuss, Revolutionstribunal und dem Schrecken, den er ausüben lässt. Die Herrschaft des Schreckens entfaltet sich unter der Herrschaft einer neuen Zeit. Am 5. Oktober 1993 tritt der republikanische Kalender mit dem 14. Tag seines ersten Monats Vendémiaire des Jahres 2 offiziell in Kraft. Der Alltag wird nicht mehr bestimmt von 6 Werktagen und dem arbeitsfreien Sonntag. Jetzt ist die Dekade an die Stelle der Woche getreten. Jeder 10. Tag Feiertag. Das heißt also, statt 52 Sonntagen pro Anno, 36 Dekadi, wie sie heißen. Beziehungsweise, das Volk hat 16 Tage mehr Arbeit zu leisten. Brave Sans-Culottes sind eo ipso in Permanenz beschäftigt. Sie hatten sich ihre tagtäglichen Zusammenkünfte durch die Einschränkung der Sektionssitzungen nicht nehmen lassen und in allen Sektionen Volksgesellschaften gegründet. Die Sans-Culottes der Sektion Guillaume Tell hält auch den Konvent zu weiterem Eifer an. Volksvertreter bleibt ohne Unterlass bei der großen Tagesordnung von Entsetzen und Schrecken, diesen beiden mächtigsten Werkzeugen der Revolutionäre. Nur Blut konnte so viele freiheitsmörderische und vaterlandsmörderische Verbrechen sühnen. Und noch mehr wird fließen müssen, um denen zuvorzukommen, die ihnen folgen könnten. Lasst das rächende Schwert auf alle schuldigen Köpfe niederfahren, damit kein Verbrecher verschont bleibe. Ein großes Volk erwartet große Maßnahmen von euch. Ende Dezember 93, also Anfang des Monats Niveaus des Jahres 2, drängt die Sektion Guillaume Tell den Konvent mit einer weiteren Petition, den Terror zu verschärfen. Im letzten Quartal des Jahres 1793 werden 177 von 395 Angeklagten zum Tode verurteilt und hingerichtet. Fast 5000 Inhaftierte sitzen gegen Jahresende in den Gefängnissen von Paris. Das Revolutionstribunal hat seinen Sitz in der Conciergerie. Die Hinrichtung der zum Tode Verurteilten findet auf der Place de la Révolution statt. Dorthin hatte man die Guillotine von der Place de Grève zur Hinrichtung des Königs gebracht und dort war sie geblieben. Fouquier Tinville, der Ankläger beim Revolutionstribunal, soll auf den Gedanken gekommen sein, die Guillotine im Sitzungssaal des Tribunals aufzustellen. Die Komitees fragen ihn, ob er verrückt geworden sei. So verrückt, wie es scheint, ist der Gedanke nicht, eher praktisch. Man hätte den weiten Weg gespart.